Guten Abend bei Sachzwang FM. Heute zum Thema die Krise, nur mal so als Fakt. Es gibt eine Diskussion von Anfang November 2008 zu hören. Durch die Diskussion führt Bernd Bayer. Wunderbar, dass so viele Leute gekommen sind. Die Krise macht es möglich, offenbar. Wie es an keinem vorbeigehen konnte, ist die Boomphase der vergangenen Dekade vorbei und der Katzenjammer ist da. Was vor gut zwei Jahren mit der sogenannten Subprime-Krise in den USA begann, hat sich ausgebreitet wie ein Ölteppich auf dem Meer. Zunächst gerieten Finanzinstitute in aller Welt ins Wanken. Die Staaten reagieren nach einiger Zeit mit Programmen, in denen jeweils die eigenen Institute gerettet oder zum Teil gar verstaatlicht werden, zumindest vorübergehend. Die Börsen gerieten im vergangenen Monat überall ins Taumeln, ein Crash jagte den nächsten, und zwar weltweit. Le Monde, die große Tageszeitung aus Frankreich, spricht bereits von einer historischen Finanzkrise. Das ist nicht ganz richtig. Die Krise hat längst auch die sogenannte Realwirtschaft erfasst. Weltweit jammern beispielsweise die großen Autokonzerne über Auftragsrückgänge. Hierzulande werden Kurzarbeit und Entlassungen bislang vor allem von Leiharbeitern angekündigt. Die EU insgesamt erwartet im kommenden Jahr eine Rezession. Gute Chancen also für die Linke, könnte man annehmen. Schließlich hat sie nie an einen krisenfreien Kapitalismus geglaubt. Um das zu diskutieren, haben wir drei Leute eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich Franziska Drosel, Bundesvorsitzende der Jusos. Des Weiteren Michael Heinrich, Redakteur der Prokla, Probleme des Klassenkampfs und Publizist, der sich insbesondere mit Marx gut auskennt, und Thomas Ebermann, Publizist und Künstler. Michael Heinrich wird den Reigen eröffnen. Ich werde versuchen, einen Einstieg in dieses Thema zu geben, also jetzt nicht nochmal die Geschichte erzählen, wie diese Krise entstanden ist, das ist ja inzwischen mehrfach passiert, sondern eher mal darauf zu schauen, was diese Krise bedeutet und dann am Ende vielleicht auch ein paar Folgerungen daraus zu ziehen. Also zunächst mal ein paar Bemerkungen zu dem ja schon kurz angerissenen Problem des Zusammenhangs Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, beides bitte in Anführungszeichen setzen. Da gibt es ja nun in der gegenwärtigen Debatte die Auffassung, dass es zu einer Entkopplung von Finanzwirtschaft und Realwirtschaft gekommen ist, dass die Finanzmärkte sich völlig verselbstständigt hätten und dass man die jetzt wieder sozusagen an die Leine legen muss ihrer eigentlichen, ebenfalls in Anführungszeichen, ihrer eigentlichen Aufgabe zuführen müsste, nämlich die Verteilung des Kapitals an die unterschiedlichen Anlagesphären zu vermitteln. Und dass die ganze Krise vor allem deswegen eben zustande gekommen ist, weil es hier zu wenig Regulation und zu viel individuelle Gier und Bereicherungstrieb gegeben hätte. Gegen so eine Auffassung der Krise und des Finanzsystems ist zunächst mal festzuhalten, dass kapitalistische Produktion und kapitalistisches Finanzsystem immer miteinander verbunden sind. Also da ist nichts verselbstständigt, nichts verkoppelt. Es gibt keine kapitalistische Produktion, ohne dass es gleichzeitig Banken und Kreditvermittlung gibt. Und wenn es dieses Kreditsystem gibt, dann erhebt sich darauf auch ein weiterer Überbau von Kreditpapieren, Derivaten und Ähnlichem. Also am Finanzsystem geht es ja sozusagen, oder in vielen Bereichen des Finanzsystems geht es sozusagen um eine Wette auf die Entwicklung in der Zukunft. Also wenn jemand eine Aktie kauft, dann wettet er auf den zukünftigen Gewinn des Unternehmens, von dem diese Aktie stammt. Und jetzt kann man am Finanzsystem aber auch noch jede Menge Wetten auf Wetten abschließen. Also ich wette nicht nur auf den zukünftigen Gewinn eines Unternehmens, sondern ich wette darauf, wie sich die Wette entwickelt. Und darauf kann ich nochmal wetten. Und so geht es immer weiter. Und es entsteht eine ziemliche Pyramide, wo dann auch Ansprüche auf Ansprüche auf Ansprüche entstehen. Bei der ganzen Geschichte geht es natürlich um die Maximierung des Profits. Also da unterscheidet sich das Finanzsystem überhaupt nicht von der kapitalistischen Produktion. Überall geht es darum, den Profit auf das eingesetzte Kapital zu maximieren. Also wenn man jetzt irgendwelchen Bankern Gier vorhält, dann müsste man irgendwie sagen, ja, hoppla, wo leben wir denn? Es geht um Kapitalismus und beim Kapitalismus geht es um Profitmaximierung. Diese Profitmaximierung nimmt im Finanzsystem andere Formen an. Was da in den letzten Jahren vor allem so für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, sind die enormen Summen, die da umgesetzt werden. Es fand nicht nur in Deutschland, in vielen anderen kapitalistischen Ländern fanden in den letzten 20, 30 Jahren enorme Umverteilungsprozesse statt. Reallöhne stagnierten oder sind nur gering gestiegen. Profite dagegen sind sehr stark gestiegen. Zusätzlich wurde in fast allen Ländern das Steuersystem umgebaut, das direkte, also ans Einkommen gekoppelte Steuern gesenkt worden sind, indirekte Steuern wurden erhöht. Das hat also auch nochmal eine staatliche Umverteilung bedeutet zugunsten von hohen Einkommen. Und diese großen Wertmassen und Geldmassen, die da freigesetzt worden sind, von denen ist ein guter Teil in das Finanzsystem geflossen. Also insofern hat sich das tatsächlich ausgedehnt. Allerdings ist bei den großen Zahlen, die im Moment so in der Diskussion sind, auch ein bisschen Vorsicht angebracht. Also wenn beispielsweise verglichen wird der Höchststand der Aktienkurse mit dem gegenwärtigen Kurswert und dann ist davon die Rede, 10 Billionen, 20 Billionen Verlust weltweit, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn jemand beispielsweise eine Aktie kauft bei einem Kurs von 200, die steigt dann auf 300 und stürzt jetzt auf 180 ab, dann ist das gemessen am Höchststand ein Verlust von 120. Gemessen an dem, was der gekauft hat, aber nur ein Verlust von 20. Also diese riesigen Zahlen, die da zum Teil im Spiel sind, das waren vorher fiktive Gewinne und diese fiktiven Gewinne haben sich jetzt aufgelöst. Also es ist sozusagen nicht so aussagekräftig, so kolossal, wie das teilweise hier gehandelt wird. Und insofern ist auch die Regenerationsfähigkeit des Kapitalismus nicht zu unterschätzen. Der Kapitalismus ist eine verdammt flexible Angelegenheit. Da werden zwar jetzt riesige Wertsummen auch vernichtet, keine Frage, aber das heißt noch lange nicht das Ende des Kapitalismus. Aber was heißt diese Krise denn nun für die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus? Zunächst mal auch nur als Nebenbemerkung, wahrscheinlich brauche ich das hier in diesem Kreis nicht extra zu betonen, Krisen sind kein Betriebsunfall des Kapitalismus. Also die ganze bürgerliche Ökonomie, die steht ja im Moment so ein bisschen Kopf. Da hat man uns jahrelang das Marktsystem angepriesen, gesagt, wie perfekt das ist und wie toll. Und jetzt kommt es da zu einem Crash nach dem anderen. Also neoklassische Ökonomen, zum Teil auch keynesianische Ökonomen, die zwar betonen, es gibt da Krisen, aber mit so einer richtigen staatlichen Politik kann das alles vermieden werden. Die sind jetzt ganz schön in Erklärungsnöten und schlagen da zuweilen auch so ein paar Purzelbäume. Vor anderthalb Wochen ging dieses Interview von Hans-Werner Sinn durch die Medien, wo er diesen Vergleich gezogen hat. 1929 in der Weltwirtschaftskrise seien die Juden die Sündenböcke gewesen, jetzt sind es die Manager. Für diesen unsäglichen Vergleich musste er sich dann zwar gleich wieder entschuldigen, aber dieser Beitrag, der hat ja noch ein bisschen mehr beinhaltet. Was er nämlich als Krisenursache ausgemacht hat, war aus seinem Mund durchaus bemerkenswert. Nicht die Manager seien schuld, es handle sich hier um anonyme Systemfehler. Ja, hoppla. Derjenige, der in jeder Talkshow, bei jedem Kommentar uns die Unfehlbarkeit dieses kapitalistischen Marktsystems gepredigt hat, der kommt plötzlich drauf, es gibt hier anonyme Systemfehler. Also da sieht man an diesem Beispiel, da ist schon eine ganze Menge Verunsicherung, da ist bei herrschenden Ökonomen wie auch bei einer Menge von Politikern einiges ins Wanken geraten. Was wankt jetzt eigentlich hier? Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sogenannte Wirtschaftswunderzeit. So eine Art Wirtschaftswunder gab es nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Man spricht da von diesem Fordismus, wo Massenproduktion, Massenkonsumtion zusammengegangen ist, so eine Art goldenen Zirkel geschaffen hat, wo anscheinend für alle genug Gewinne gegeben hat. Dieser Fordismus kam in den 70er Jahren in die Krise, hat seine Voraussetzungen gewissermaßen aufgebraucht. Es gibt heute noch, auch auf der Linken, viele, die davon träumen, diesen Fordismus, diese Wirtschaftswunderzeit mit Vollbeschäftigung und Sozialstaat wiederherzustellen. Das halte ich für eine ziemliche Illusion. An die Stelle dieses Fordismus ist in den 70er, 80er Jahren ein postfordistisch neoliberales System getreten, was dann in den 90er Jahren sich auch nochmal international gewaltig ausgebreitet hat zu einem globalen Konkurrenzkapitalismus. Dieser Neoliberalismus war nun nicht nur eine besonders aggressive Form, Kapitalismus zu praktizieren, sondern auch gleichzeitig ein riesiges ideologisches Offensivprogramm. Also es wurde da richtig gehend Kapitalismus als eine positive Utopie verkündet. Also der Markt, der uns endlich von der staatlichen Gängelung befreien würde, der dem Individuum neue Spielräume verschaffen würde. Dieses nachfordistische System, wo also alles dem Markt überlassen werden sollte, alle öffentlichen Betriebe werden privatisiert, öffentliche Daseinsfürsorge, Rentenversicherung, Krankenversicherung, alles soll auf private Basis gestellt werden. Das ist jetzt mit dieser Krise wirklich in einen Strudel geraten, aus dem es sich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres erholen wird. Also sozusagen diese Krise, die wir im Moment erleben, das ist nicht einfach eine Konjunkturkrise, die nächstes Jahr wieder vorbei ist. Das ist schon eine etwas tiefere Krise, wo ein kapitalistisches Modell, was so die letzten 20 Jahre dominiert hat, wo das wirklich in Frage gestellt wird. Es ist jetzt mehr Regulation angesagt und da heißt es allerdings für die Linke Vorsicht. Regulation, Verstaatlichung wird bei einem Teil der Linken als etwas durchaus Positives gesehen. Aber was für eine Regulation, was für eine Verstaatlichung ist es, um die es hierzulande geht? Es ist eine Regulation, eine Verstaatlichung, die dazu dienen soll, die Reproduktion des Kapitalverhältnisses sicherzustellen. Es geht also nicht um Eingriffe, die jetzt meinetwegen die Interessen der Beschäftigten aufgreift. Nein, es geht darum, dass Kapitalverhältnis langfristig am Laufen zu halten. Also der Staat, der im Moment so aktiv ist, ganz im Gegensatz zu dem, was wir über Jahre hinweg nicht nur von Rechten, sondern auch von manchen Linken gehört haben, Ja, der Staat spielt doch angesichts der Globalisierung überhaupt keine Rolle mehr. Die Nationalstaaten, die sind schon längst verabschiedet. Da sieht man im Moment, dass das keineswegs zutrifft. Die Staaten spielen, also die starken Staaten jedenfalls, die spielen eine ganz enorme Rolle. Aber was für eine Rolle spielen sie? Es ist im Grunde genommen genau die Rolle, die Engels mal charakterisierte als den bürgerlichen Staat als ideellen Gesamtkapitalisten. Also nicht als eine Agentur, wie das ja auch in manchen Theorien vertreten worden ist, als eine Marionette von Einzelkapitalisten. Das ist der Staat gerade nicht, sondern der Staat, der jetzt das kapitalistische System als Ganzes am Laufen zu halten hat und da, um das zu erreichen, durchaus auch einzelnen Kapitalfraktionen auf die Füße treten kann. Das erleben wir im Moment gerade. Nun wollen wir aber, hoffe ich, nicht einfach nur Zuschauer bleiben von dem, was hier abläuft. Wir müssen uns als Linke auch überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, hier einzugreifen. Und ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeiten, in diese politischen Prozesse und in diese Verunsicherung, die weite Teile der Bevölkerung erfasst hat, weil die halt gar nicht wissen, was passiert da denn im Moment, was ist noch sicher, was ist nicht sicher, da einzugreifen. Die Frage ist allerdings, wie? Eine Möglichkeit einzugreifen, die von bestimmten Teilen der Linken gemacht wird, sie versuchen, die besseren Wirtschaftspolitiker zu sein, der bessere Steinbrück. Gut, man kann natürlich viele dieser Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, kann man kritisieren, dass beispielsweise bei den Banken, bei diesem Bankrettungspaket, was verabschiedet worden ist, gibt es wahrscheinlich viel zu wenige Kontrollrechte des Staates. Diese Milliarden, die letzten Endes wir alle hier finanzieren müssen, die werden sich die Banken wahrscheinlich schon zu ihren eigenen Gunsten unter den Nagel reißen. Das kann man alles zu Recht kritisieren, aber eine Linke sollte sich darauf nicht beschränken. Was wir hier erleben, ist eine tiefe kapitalistische Krise, die auch dazu beiträgt, den Kapitalismus als ein Gesellschaftssystem, nicht bloß den Neoliberalismus, wie uns jetzt zum Teil eingeredet wird, sondern den Kapitalismus zu delegitimieren. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe, die wir versuchen sollten anzugehen, diese Krise zu benutzen, um nicht einfach nur für bessere Regulation oder Rettung des Sozialstaats zu streiten, sondern wirklich die Frage zu stellen, Kapitalismus, wie lange wollen wir uns diese Zumutung noch gefallen lassen? Wie lange soll dieses Profitprinzip, das mit Notwendigkeit Krisen hervorbringt, also Krisen, die eben kein Betriebsunfall sind, die notwendiges Resultat sind und die vom Kapitalismus auch benötigt werden, um sich weiterzuentwickeln unter ungeheuren sozialen Kosten, wie lange sollen wir uns das eigentlich noch gefallen lassen? Es müsste jetzt versucht werden, eine gesellschaftliche Debatte zu initiieren, zu verstärken. Ich glaube, es hat auch schon etwas eingefallen, um dieses System zu delegitimieren, um mit eigenen linken Vorstellungen, die aber, wie gesagt, weit mehr sein müssen als nur eine bessere Wirtschaftspolitik, wirklich zu versuchen, ein bisschen in die gesellschaftliche Offensive zu kommen. Ich übergebe das Wort an Franziska Drose. Ja, vielen Dank. Die entscheidende Frage ist natürlich die Frage, wie man jetzt als progressive Linke, den Begriff würde ich jetzt so mal verwenden, wie man jetzt auf die derzeitige Krise agiert, also reagiert und was man sozusagen für eine politische Strategie dem entgegensetzt oder darauf fußen lässt. Und da ist natürlich der Ansatzpunkt natürlich erstmal der, dass man natürlich erstmal diskutieren muss, beziehungsweise sich darüber verständigen muss, was das für eine Krise ist, wie man sie analysiert, was da sozusagen die Angriffsfelder sind, etc. Da ist es jetzt natürlich nicht so, dass in allen linken Milieus, die glaube ich jetzt hier erstmal das sind, worauf man Bezug nimmt, da ich mal das Common Sense ist, was Michael jetzt hier auch skizziert hat, sondern es natürlich so ist, dass es eben auch Ansatzpunkte gibt, wo ich schon sagen würde, dass es bereits in der, also ich mal vom Ansatzpunkt her nicht nur falsch und dementsprechend zu einer falschen politischen Strategie kommt, sondern in gewissen Teilen auch reaktionär und dann eigentlich auch ja letztlich es auch fast erforderlich macht, dass man sich dem auch entgegenstellt. Deshalb würde ich sozusagen mal vorwegstellen, bevor ich jetzt auch nochmal zur Frage komme, was jetzt linkes Agieren derzeit heißen könnte, würde ich vielleicht nochmal so, weil ich insbesondere drei Argumentationswege sehe, die ich zumindest in linken Kontexten auch erlebe, wo ich denke, dass man sich schon klar von abgrenzen muss. Das ist zum einen diese Argumentation, das ja ein bisschen auch schon angesprochen worden, sage ich mal, so ein Personifizierungsdiskurs, also dass man die Krise darauf zurückführt, dass einzelne Manager eben zu gierig waren oder ein bisschen zu viel vom Kuchen haben wollten und man dementsprechend jetzt halt auf der Ebene des Unternehmensethos Anti-Heuschrecken, dass man sozusagen auf der Ebene so eine Art moralische Diskussion entfachen muss. Bleibt halt, finde ich, kann man gar nicht besonders viel zu sagen, kann man nur sagen, dass es halt schlicht und ergreifend falsch verkürzt und dementsprechend nicht besonders zielführend ist, sich, sag ich mal, auf der Argumentationsebene zu bewegen. Das Zweite, was, finde ich, noch weitaus problematischer ist, ist die Ebene von Finanzkapital und Realkapital. Das ist ja letztlich auch eine Debatte, die man in der Linken auch schon seit Jahren geführt hat. Also da gab es, ja, sag ich mal, seit dem Aufkommen der globalisierungskritischen Bewegung gab es ja immer die Debatte, ja, ob das Sinn macht, die Begrenzung der Finanzmärkte zu fordern und sich darüber zu mokieren, dass doch die ganzen Finanzspekulationen so total böse und total entkoppelt sind. Und wo es dann Teile von Linken auch gegeben hat, die sich dann ein bisschen als Verteidiger des guten deutschen nationalen Realkapitals aufgespielt haben. Das ist natürlich eine Debatte, die sich jetzt hier auch niederschlägt. Nicht nur in linken Kreisen, sondern natürlich auch weit darüber hinaus. Was in der Debatte problematisch sind insbesondere zwei Punkte. Das eine ist natürlich, dass es ein klares Einfallstor zum Antisemitismus bietet. Die Unterscheidung von schaffenden und raffenden Kapital war eine, die im Nationalsozialismus vorgenommen wurde. Und wenn man dann noch das raffende Kapital personifiziert, ist man dann beim expliziten Antisemitismus. Man sich als Linke schon überlegen sollte, ob man solche Einfallstore aufmachen möchte. Und das Zweite ist natürlich, dass es eine Analyse ist, die auch schlicht und ergreifend falsch ist. Das ist einmal dann falsch, wenn es sozusagen sowas Personalisiertes wird, also wo man dahin geht, dass irgendwie die Manager auf den sozusagen im Finanzmarktwesen, dass die irgendwie besonders gierig sind und man denen deshalb eben einen Riegel vorschieben muss. Das ist aber auch auf der Ebene falsch, auf der es heißt, dass das dass eben auf dem Finanzmarkt nochmal andere Funktionsmechanismen herrschen als in der guten Realwirtschaft, wo es dann heißt, ja, sozusagen Renditestreben ist viel kurzfristiger orientiert und es müssen viel größere Margen werden etc. Und bei der Realwirtschaft sei es doch so, dass man viel mehr darauf bedacht sei, hier gemeinsam schön mit den Arbeitnehmern schön, Gewinne zu erarbeiten etc. Das ist deshalb natürlich falsch, weil ja letztlich Gewinnmaximierung ist nun mal dem Kapitalismus immanent. Das ist auf der Finanzebene so, als auch auf der Realebene so. Und in dem Sinne ist es natürlich auch falsche politische Strategie, so eine Analyse zugrunde, dem zugrunde zu legen, weil dabei herauskommen würde, dass man, den Finanzmarkt bekämpft, also den Finanzmarkt nicht mehr haben will und dann die große Hoffnung anscheinend hat, dass dann in diesem System alles gut und schön sein wird. Und das ist zweifelsohne nicht so, weil es dann immer noch Kapitalismus ist, der Ungleichheit, soziale Ungleichheit produziert, aber vor allem auch Krisen produziert. vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was man, glaube ich, an der Diskussion auch immer noch mal festhalten muss, ist, dass die Entwicklung auf den Finanzmärkten, denke ich, nicht Ursache der Krise ist, sondern letzten Endes Symptom der sozusagen sich auf der Symptomebene bewegt. Was ja sozusagen heißt, dass erst auf der realwirtschaftlichen Ebene im Kapitalismus, was nicht richtig gelaufen ist, dass sich eben, so eine Finanzmarktblase gebildet hat, wie sie sich eben gebildet hat. Und alleine aus diesem Grund wäre es schon ein wenig unsinnig, dieser Einschätzung anheim zu fallen. Der dritte Punkt, was ich sozusagen als problematischen Diskurs sehen würde, ist der Bereich Anti-Amerikanismus. Das ist natürlich jetzt gerade, wo Obama gewählt wurde, ist jetzt Amerika doch vielleicht wieder ein bisschen besser geworden für die Mehrheit hier in diesem Lande. Nichtsdestotrotz kann man auch an der Debatte jetzt um die Krise das sehen, was man auch unzähligen anderen Debatten gesehen hat, dass es nämlich durchaus sowas wie ein anti-amerikanisches Ressentiment in unserer Gesellschaft gibt, was sich so ein bisschen daran ja immer zeigt, dass es ja so eine Lesart gibt, dass der Neoliberalismus und all das ganze Böse, Deregulierte und Liberalisierte, was ja auch unsere Gesellschaft jetzt irgendwie, für unsere Gesellschaft irgendwann tangiert hat, dass das ja alles von aus Amerika rübergeschwappt ist und dass wir ja hier den guten europäischen Kapitalismus gegenüber dem Manchester-Kapitalismus aus den USA verteidigen. Lächerlich ist, ist offensichtlich. Erstens ist es so, dass ja nun sämtliche Blöcke und Länder durchaus auch durch Wirtschaftsbeziehungen miteinander verbunden sind und dementsprechend, auch die deutsche Wirtschaft durchaus von Importen in den USA abhängig war und dementsprechend auch durchaus durch kreditfinanzierte Nachfrage von dieser profitiert hat. Zum anderen ist es natürlich so, dass es man weiß Gott nicht sagen kann, dass es der Neoliberalismus in Europa in den letzten Jahren keine Rolle gespielt hat. Ganz im Gegenteil, Großbritannien ist da sicherlich ein Beispiel, aber ich glaube auch in Deutschland war es ja nun weiß Gott so, dass wir uns mit neoliberaler Ideologie auseinandergesetzt haben. Und zwar, weil es Personen Menschen gab, Interessensgruppen gab, die sehr, sehr aggressiv und sehr deutlich eben das auch propagiert haben. Schlicht würde ich sagen, lächerlich ist, dem auch anheim zu fallen. Wenn man dem folgen würde, käme da auch erstens was Reaktionäres bei raus und natürlich auch einfach was, was letztlich keine positive Konsequenz hätte, weil sollte das bringen? Ja, jetzt ist die Frage, wenn man die Einschätzung teilt, dass Finanzmarkt und Realwirtschaft miteinander verbunden sind, und wenn man zu Recht die Einschätzung hat, dass man dementsprechend jetzt zurzeit nicht nur über Krise auf Finanzmärkten reden muss, sondern über Krise im Gesamtkapitalismus, stellt sich natürlich die Frage, wie man da jetzt als Linke drauf reagiert. Und da ist es natürlich so, dass zurzeit überall so ein bisschen abgefeiert wird, dass sich jetzt die Spielräume so wahnsinnig vergrößert haben und wir jetzt so wahnsinnig große Fenster haben, wo man tolle linke Ideen wieder publik machen kann. Das ist, finde ich, auf der einen Seite natürlich richtig, weil Krisen immer dazu führen, dass mehr Menschen Fragen stellen, einfach weil auf einmal irgendwas nicht mehr funktioniert, was vorher funktioniert hat. Dementsprechend gibt es natürlich ein Interventionsfenster. Es ist auf der anderen Seite aber auch so, dass ich denke, dass man da schon auch vorsichtig sein muss oder beziehungsweise, vielleicht vor zu großem Optimismus man vielleicht da ein bisschen aufpassen sollte. Aus meiner Warte heraus gibt es zwei Ebenen, auf denen man politisch derzeit grundsätzlich intervenieren kann. Das ist natürlich einmal eine reformistische und einmal eine grundsätzliche. Was man sozusagen auf der reformistischen Ebene sagen kann, ist es natürlich so, dass es lustig und interessant ist, dass man jetzt in der FAZ und im Handelsblatt irgendwas über Verstaatlichung lesen kann, wo man früher total für beschimpft wurde, da wo sie nie so einen Begriff überhaupt in ihren Blättern verwendet haben. Das ist natürlich schon was, was jetzt interessant zu beobachten ist, so, und was man, sag ich mal, auch mit so einem, kann man auch lustig irgendwie finden, so. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, ja, ich würde trotzdem, also einmal denke ich schon, dass es der großen Mehrheit da jetzt nicht darum geht, neuen Neokeynesianismus hier zu installieren, sondern es geht natürlich erstmal darum, jetzt die Krise in den Griff zu bekommen. Von daher ist es, denke ich, jetzt auch nicht so, dass sich jetzt in unserer Gesellschaft durchgesetzt hat, dass man jetzt Verstaatlichung super findet und Kapitalismus komplett regulieren muss, sondern es geht darum, dass man diese Krise reguliert bekommt. So, jetzt kann man sagen, es ist aber so, dass vielleicht andere, mehr Leute als früher über sowas wie Verstaatlichung und sowas nachdenken. Das ist richtig. Aus genau diesem Grunde glaube ich auch, dass man in diese Diskussion intervenieren muss, also dass man versuchen muss, in diese Diskussion von links reinzugehen. Da sind natürlich zwei Punkte virulent. Das ist natürlich einmal die Frage von Finanzmarktarchitektur, also sage ich mal der Kampf um die Reform der Regulation, wo ich schon sagen würde, dass es natürlich Sinn macht, politisch zu erkämpfen, dass es jetzt eben nicht nur eine Diskussion darum gibt, sondern dass bestimmte Börsengeschäfte verboten werden, es größere Kontrollen gibt, also diese ganzen Punkte, die da gerade in der Diskussion sind, dass es tatsächlich auch durchgesetzt wird. Da bin ich aber ehrlich gesagt, würde ich auch vor großer Vorsicht walten, das sehe ich ehrlich gesagt nur begrenzt so. Die zweite Debatte ist die um Verstaatlichung. Da würde ich schon sagen, dass ich die Debatte darüber, was elementare gesellschaftliche Güter sind, die in demokratischer Kontrolle sein sollen, dass ich die schon sehr gut finde und auch sehr richtig finde, weil ich das schon für eine zentrale Frage halte, welche Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens unter demokratischer Kontrolle stehen und damit im Zweifelsfall auch allen Menschen unabhängig von ihrem Geldbeutel zugänglich gemacht werden können. Ich finde das grundsätzlich schon eine gute Debatte. So, jetzt ist natürlich nur das Problem, dass da ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass es nicht heißt, dass nur weil man eine staatliche Bank hat, diese staatliche Bank auch eine Politik macht, die zum Wohle der eher nicht so reichen Menschen in diesem Land ist, sondern es eben genauso gut sein kann, dass eine staatliche Bank einfach versucht, besserer Kapitalist zu sein, dann ist damit erstmal auch nichts gewonnen. Also sozusagen, man muss Verstaatlichung jetzt erstmal um der Verstaatlichung willen bringt tatsächlich nichts, sondern wenn, müsste es darum gehen, darüber zu diskutieren, wie man bestimmte wirtschaftliche Bereiche demokratischer Kontrolle unterordnet, wie man das dann nicht nur kontrolliert, sondern auch wie man gewährleistet, dass es dann eben bestimmten Zwecken dient und nicht eben schlicht und ergreifend dafür da ist, auf dem Markt ein bisschen mitzuspielen. Das wäre vielleicht das, was ich auf der reformistischen Ebene sehen würde. Auf der grundsätzlichen Ebene bleibt es so, das war vor der Krise so, das ist während der Krise so und das wird auch nach der Krise so bleiben. Natürlich ist es richtig, die bestehenden Verhältnisse, das System, den Kapitalismus grundsätzlich in Gänze zu kritisieren, bekämpfen zu wollen, überwinden zu wollen. Das ist so, das bleibt auch gegenwärtig so. Ob es tatsächlich gelingen kann, die derzeitige Situation dafür zu nutzen, mehr Menschen im Kampf und in der Kritik zu gewinnen, hoffe ich, also fände ich auch schön, würde ich mich auch drüber freuen, bin ich aber vielleicht derzeit noch ein bisschen, wie soll man sagen, verhalten. Also es ist ja bisher leider noch nicht so, dass man sagen kann, ja, also ich sag mal so, die Zustimmung für Merkel und ähnliche Leute, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass es in der Bevölkerung gerade rapide abnimmt und die alle denken, hey, wir müssen jetzt mal alle die Systemfrage stellen. Also eigentlich bleibt die Frage virulent, genauso wie sie es vorher war, wie es gelingen kann, ja, Menschen zu grundsätzlicher Kritik zu motivieren beziehungsweise die stärker zu streuen. Man kann sagen, Krisen bringen immer eine größere Möglichkeit, zu verankern. Aber ich glaube, das geschieht auf keinen Fall zwangsläufig. Oh. Und Thomas Ebermann, was meinst du? Ja, weil ich dir den ganzen Abend nicht sage, was nun zu tun sei. Oder die Frage beantworte, Thomas, was würdest du denn machen, wenn du Staat wärst? Habe ich gedacht, alle, die ich damit enttäusche, für die habe ich ein kleines Vorspiel aufgeschrieben, also ein Ratschlag an euch, damit der Abend kein verschenkter ist. Erstens, habt Vertrauen. Zweitens, schränkt euch ein, denn wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Drittens, kauft euch einen Neuwagen. Deutsches Fabrikat. Viertens, hebt dafür kein Geld von eurem Konto ab. Das könnte als Misstrauen in euer Finanzinstitut fehlinterpretiert werden. Fünftens, fahrt den Neuwagen an den Baum, und zwar Totalschaden, und kauft einen weiteren. Der Automobilindustrie geht es wirklich schlecht. Vielleicht Porsche, das ist volkswirtschaftlich so ähnlich wie bei VW. Ja, nun kommt die Frage auf, das merke ich an euren Gesichtern. Aber was sollen wir mit dem Geld machen, das wir dadurch sparen, dass wir ein Jahr lang von der Kfz-Steuer befreit sein werden? Also dazu siebtens, legt das für die Altersvorsorge zurück. Ja. Das ist sozusagen in komprimierter Form die Medienbotschaft der letzten Wochen gewesen. Und an dieser persiflierenden Zusammenfassung könnt ihr vielleicht erahnen, dass mir die Möglichkeiten des linken Eingreifens jenseits von Ideologiekritik nicht ganz so einleuchten wie meinen beiden Vorrednern. Weil ich sehr davon überzeugt bin, dass im Großen und Ganzen bei der Polarität, die aufgebaut wird, doch nationalistische oder nationale Krisenbewältigungsanstrengungen ziemlich hohe Sympathiewerte verzeichnen werden. Natürlich sind ein paar Sachen, wenn man fröhlich sein will, auffällig. Also sowas wie 480 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Das ist schon hart für jeden sich seriös dünkenden Reformisten, der sich nun die letzten Jahre selbst unter das Diktat gestellt hat, jede Forderung auch als finanzierbar erscheinen zu lassen. Und der Frage, ist es auch gegenfinanziert? Kennen Sie auch einen haushaltstechnischen Deckungskreislauf dafür? Versucht hat zu beantworten. Das ist hart. Das müsst ihr euch als psychologischen Vorgang ziemlich hart vorstellen. Da haben Gremien getagt zum Thema, können wir verantworten, dass die Minimalunterstützung von Langzeitarbeitslosen 460 oder 420 Euro beträgt? Können wir verantworten, dass wir fordern, dass der Spitzensteuersatz wieder auf 53% klettern soll? Nein, sagt die Linkspartei, 50% klingt realistischer. Eine Nuance unterhalb der Utopie der Zeit von Blüm und Kohl müssen wir schon bleiben. Damit niemand denkt, dass wir an unseren Keynesianismus glauben, schreiben wir in unsere programmatischen Eckpunkte: Wir fordern ein staatliches Investitionsprogramm, das die Durchschnittshöhe aller europäischen Staaten erreicht. Das ist eine bildhaft schöne Formulierung, muss ich sagen. Also sozusagen die Staaten, die gerade überdurchschnittliche staatliche Investitionsprogramme haben, werden geschmäht. Und es kann nun passieren, und das ist das Wunderbare, dass, sagen wir mal, Frau Merkel die geforderte Staatsinvestitionsquote der Linkspartei übertrumpft. Also, Das ist die Lage des Reformismus und seiner Frechheit und von diesem ganzen Blödsinn. Ich glaube, wir können selbst daraus nicht viel Honig saugen, weil insgesamt, wir gehen ja nachher ins Detail, insgesamt glaube ich, dass überhaupt sozusagen die Argumentation mit der Krise, auf dem Flyer steht ja, was bedeutet diese Krise für die Gesellschaftskritik? Neige ich eher dazu zu sagen, sehr wenig oder gar nichts. Ich will das ganz kurz begründen. Eines der bedeutendsten gesellschaft- oder systemkritischen Bücher, die ich kenne, jeder hat ja da so seine Favoriten, hat Herbert Marcuse geschrieben, das heißt Der eindimensionale Mensch. Dieses Buch ist großartig und geht von einer völlig falschen Prämisse aus. Die falsche Prämisse, die sich durch das ganze Buch zieht, diese brillante Gesellschaftskritik, die falsche Prämisse geht von gesicherten Wohlstand in den Industrieländern aus. Ein Zitat. Folglich ist ein sich erhöhender Lebensstandard das nahezu unvermeidliche Nebenprodukt der politisch manipulierten Industriegesellschaft. Ist einmal eine bestimmte Stufe der Rückständigkeit überwunden, die wachsende Arbeitsproduktivität schafft ein zunehmendes Mehrprodukt, das, ob privat oder zentral angeeignet und verteilt, erhöhten Konsum gestattet, ungeachtet der vermehrten Mannigfaltigkeit der Produktivität. Das ist falsch. Empirisch widerlegt. Er schreibt an anderer Stelle, und das interessiert mich eigentlich, jene, die in der Hölle der Gesellschaft im Überfluss leben müssen, Hölle der Gesellschaft im Überfluss, werden mit einer Brutalität bei der Stange gehalten, die mittelalterliche Praktiken und solche der frühen Neuzeit wieder belegt. Prämisse falsch, Buch großartig. Warum? Ich meine, wer am Kapitalismus nur untrennbar mit ihm verbundene Erscheinungen zu kritisieren vermag, also die Krise, den Krieg, die periodisch auftretende nicht-demokratische Staatsform, gibt's doch, also, dass der Kapitalismus weg muss, weil er zum Faschismus führt, ist doch ein richtiges Argument, aber wer sich darauf beschränkt, kann kein Kritiker bestehender Verhältnisse sein. Denn das alte Versprechen, das der Kapitalismus heute nicht mehr einlösen kann, dass durch Fleiß, Entsagung, Gehorsamkeit im Arbeitsleben der Proletarier Entschädigung erfährt durch wachsende konsumtive Möglichkeiten, birgt beides. Das ist nach Adorno die Hölle und kann nicht eingelöst werden. Es wird nämlich durch die Art des Produzierens, die Verwandlung des Menschen in ein Anhängsel der Maschine, seine bloße Reduktion auf die Funktion, die Vertreibung jedweder Kreativität zugunsten seiner Produktivität, das permanente Ausgesetztsein der Konkurrenz um Arbeitsplatz und beruflichen Aufstieg, der ganze Mensch geformt und nicht nur ökonomisch ausgebeutet. All seine Sehnsüchte, konsumtiven Wünsche, zum Beispiel im anderen nur das Mittel für eigene Zwecke zu sehen, also der instrumentellen Vernunft zu frönen. Kurz, die Arbeiter und Angestellten in der keynesianischen oder regulierten oder relativ prosperierenden oder verhältnismäßig krisenfreien Epoche bis Ende der 70er Jahre, sind, das ist meine These, um ihr ganzes Leben betrogen worden. Ich bin überhaupt nur Kommunist geworden, weil ich meine Eltern angeguckt habe und gedacht habe, ihr seid um euer ganzes Leben betrogen worden in der Art und Weise, wie ihr versucht, mit Überstunden auch noch in der Vorstadt ein Haus zu bauen und euch auf der Arbeit kaputt machen lassen. Man kann ihnen wahrheitsgemäß den Menschen mitteilen und sich selbst klar machen, dass ihr Traum oder ihre Hoffnung auf Sicherheit basierend auf Fleiß und Sparsamkeit unerfüllbar ist, dass über individuelle Mechanismen, die mit der Funktionsweise des Kapitalismus zu tun haben, dafür sorgen. Man kann mit Paul Mattig erklären, dass der linkskeynesianische Traum von der Überwindung oder jedenfalls starken Abmilderung der Krisen ein zu jeder Zeit unrealisierbarer war, dass der Keynesianismus die Krise verschiebt, um sie dann zeitverzögert umso schärfer ausbrechen zu lassen. Das kann man. Aber eine Sehnsucht nach Umwälzung, ein unerträglich Finden des Bestehenden geht nur über eine Kritik des gut funktionierenden, flutschenden Kapitalismus. Zweitens. Gegenwärtig sind wir Zeugen der bekannten Tatsache, dass Krise bedeutet Konkurrenzschlacht. Krise bedeutet, sagt man oft, auch verschärfte Konkurrenzschlacht. Die Klassenbrüder, die so ziemlich einträchtig, wenn die allgemeine Profitrate stimmt, agieren, werden zu erbitterten Feinden, sagt Engels, sobald das nicht mehr eintritt. Klar, wir können im Moment eine ganze Reihe großer Sieger beobachten und die These, dass Spekulation sich nicht lohnt, ist eine der absurdesten überhaupt. Also, wenn ich euch noch einen Ratschlag nachreichen darf, der allerdings in die Vergangenheit gerichtet ist, man hätte sein Geld bei isländischen Banken anlegen müssen bis Juli dieses Jahres. Ja, man bekam da 15%. Man hat nur das Datum wissen müssen, wann es nicht mehr funktioniert. Man konnte das im Mai abheben. Ja, also man kann nicht einfach sagen, es lohnt sich nicht. Es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man über so viel ökonomische Potenz verfügt, dass man Kurse und Ruine anderer, das nennt man Kurspflege, beeinflussen kann. Das kann der Kleinanleger nicht, deswegen ist er ja auf der Welt, um betrogen zu werden. Das Beispiel Porsche kauft VW ist ja erstmal gigantisch. Also guckt so mal, wie viel Porsche rumfahren, wie viel VW, denkt man, geht nicht. Porsche hatte über recht viele Jahre überdurchschnittlichen Profit und dadurch, wie es so im Unternehmerdeutsch heißt, eine Kriegskasse. Freies Geld zur Übernahme anderer. Diese Liquidität wäre natürlich nicht imstande gewesen, faktisch VW zu kaufen oder 75% von VW, aber so groß die Aktienkurse zu beeinflussen bzw. zu steuern. Das im Gegensatz zum Kleinanleger, der bestenfalls sich nur Gedanken machen kann, führte zu Gewinnen an der Börse. Porsche verdiente an der Börse weit mehr als mit dem Verkauf seiner Autos. Sie machten dann Termingeschäfte, also wetten, spekulieren auf steigende Kurse und sorgten durch ihre Übernahme selbst für steigende Kurse. Die Banken zahlen zum vereinbarten Termin den aktuell, also den hohen Gegenwert der Aktien an Porsche aus. Milliarden verlieren die, die auf fallende VW-Kurse gesetzt hatten. Porsche, Geschäftsjahr 2006, 2007, Gewinne aus Aktienoptionsgeschäften 3,6 Milliarden Euro. Weitaus mehr als mit jedem Deal mit den Autos. Porsche hat im abgelaufenen Geschäftsjahr, das steht überhaupt in gar kein Buch für das Studium der Volkswirtschaft, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Gewinn als Umsatz erzielt. Als Porsche sein Engagement bei VW begann, stand die Aktie bei 40 Euro. Ich glaube, am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag bei 1.003 Euro. Wäret ihr also nicht so borniert, prekär, hättet ihr VW-Aktien gehabt und genau am letzten Donnerstag abgestoßen. Andere Sieger, die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank gibt bekannt, sie will und braucht kein Staatsgeld. Das löst, wie ihr gelesen habt, viel Empörung aus. Warum? Sie schmälert es der Vorwurf, den nationalen Zusammenhalt. Seit die Deutsche Bank, sollte sich das bestätigen, was wir jetzt in Interviews lesen, Ackermann, die Deutsche Bank ist der Meinung, dass diese Bezuschussung potenziell in Höhe von 480 Milliarden Euro dazu führen soll, die nationale Konkurrenz zu dämpfen. Das ist ziemlich klar. Also wenn man ein nationales Projekt verficht, kommt das schlecht, wenn in diesem Rahmen, sagen wir mal, Deutsche Bank die Commerzbank schluckt. Das ist nicht der Zweck der staatlichen Veranstaltung. Das wollen die nicht, das will Ackermann nicht. Der hat übrigens sehr gute Gewinne durch die Kursschwankungen in den letzten Wochen gemacht, schätze ich mal. Also ich kenne da keine Bilanzen, aber es liegt nahe. Und nun sagt er, wir wollen freie Hand haben für das, was die Krise doch eigentlich aus der Sicht des Marktteilnehmers, der am wenigsten verliert, am attraktivsten macht. Es entstehen billige Übernahmekandidaten. Das ist eine besondere Schönheit, denn wir alle werden ja im Moment von der Propaganda darauf geeicht, mit einiger Spannung die Konkurrenzschlachten in der Krise zu beobachten. Welcher Staat, der groß und reich sein muss, verschafft in der Krise seiner national fundierten Wirtschaft, seinen Banken und Unternehmen, einen Konkurrenzvorteil? Sieger in der Krise ist, wer relativ am wenigsten verliert oder wer nicht in Konkurs geht, auch wer andere verdrängt bzw. schluckt. Darum ist Deutschland im Moment ja ausgestattet mit sehr viel Rhetorik der nationalen Notgemeinschaft. Darum ist Deutschland zwar wegen seiner Stärke so darauf bedacht, dass es nur nationale Rettungsschirme gibt. Dass auf internationalen Konferenzen nur Instrumentenkästen verabschiedet werden. Also sozusagen methodische Ratschläge, was so ein Staat so machen kann, wenn seine Finanzwirtschaft oder sogenannte Realökonomie in die Krise schlittert. Diese Dimension war absolut deutlich sichtbar, zunächst gegen die USA gerichtet. Die vielen freudigen Ankündigungen Steinbrücks, nach der Krise werde nichts mehr so sein wie zuvor, die Wall Street werde ihre Stellung als Magnet des Weltgeldes einbüßen und so weiter und so fort. Und sie ist heute ganz deutlich gegen Frankreich gerichtet. Sarkozy aus relativer Schwäche, postuliert ja europäische Programme. Und das bringt ihn nun Tag für Tag in den Wirtschaftszeitungen Enthüllungen, Entlarvung und Überführung ein. Er versuche nur, die Krise zu nutzen, um den eigenen Unternehmen und Banken Vorteile zu verschaffen. Eine den Deutschen völlig fremde Ambition. Eine Reihe von Staaten, das zeichnet sich ja ab, haben überhaupt nicht die Ressourcen, ihren Banken und Unternehmen auch nur entfernt ähnlich wie Deutschland beizuspringen. Ungarn macht gerade Staatsbankrott, braucht Nothilfe vom IWF, dasselbe gilt für die Ukraine. Brasilien muss immer wieder den Börsenhandel aussetzen. Pakistans Währung kollabiert, aus der Türkei, ein ganz massiver Prozess, flieht das angelegte Auslandskapital. Die baltischen Staaten haben ihren Boom durch leichtes Geld und Immobilienspekulation finanziert. Bulgarien hat ein unverantwortliches Leistungsbilanzdefizit. Russland und Venezuela leiden unter dem Sinken des Ölpreises. Südafrika unter dem des Goldes. Argentinien hat faktisch die Sparer enteignet, um so den Staatsbankrott abzuwenden. Dieser Vorgang, dass in der Krise das national fundierte Kapital als Sieger, Klammer auf, wer am wenigsten verliert, ist Sieger und kann nach der Krise schlucken, hervorgeht. Darauf spitzt im Moment alle Propaganda. Also in jedem zweiten Interview muss Steinbrück sowas sagen wie, wir können ja nun auch nicht noch uns um Bulgarien kümmern. Und jeder Deutsche versteht das nur allzu gut. Was man teilt an Sarkozy ist die Sorge, dass man Sorge tragen müsse, dass ausländische Staatsfonds nicht europäische Unternehmen aufkaufen. Da doppeln sich Sarkozy und Lafontaine, sagen wir. Und es hat ja auch einige Gesetze gegeben in letzter Zeit, die es ausländischen Staatsfonds, die feindliche oder gegnerische Interessen vertreten könnten, den freien Zugang zum Erwerb auf dem deutschen Markt unterbinden. Was will ich sagen? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass die ganze Chose, also die Erfindung des Wortes Globalisierung, kein intellektueller, theoretischer oder wissenschaftlicher Irrtum war, sondern nur einen einzigen Zweck hatte, den richtigen Begriff der Weltmarktkonkurrenz zu verdrängen. Warum waren das diesen Nasen so wichtig? Begriff Weltmarktkonkurrenz auszulöschen und durch Globalisierung zu ersetzen. Der Begriff der Globalisierung hat immer jeden Nationalstaat und ganz besonders Deutschland systematisch und methodisch als Opfer gesetzt. Wir bedroht von den internationalen Finanzmärkten. Teilweise war moderner. Wir bedroht von den multinationalen Konzernen. Spricht man über Weltmarktkonkurrenz, also spricht man darüber, durch welche Maßnahmen, welche nationale Ökonomie ein Reichtumstransfer von fremdes Territorium, in diesem Fall auf deutsches, bekommt und hat man sozusagen eine moralische Veranlagung. Kann man nur zu einem Schluss kommen. Deutschland ist im Weltmarktgeschehen Täter. Ich sagte, der Begriff des Täters ist eine moralische Kategorie. Man könnte auch einfach sagen Profiteur oder Sieger. Spricht man jedoch von Globalisierung und der Bedrohung durch fremde, anonyme und oft antisemitisch konnotierte Begriffe und so weiter, kommt schon methodisch ein Haifisch auf dem Weltmarkt in die Rolle des Opfers. Und diesen Film, meine ich, beobachten wir im Moment. Und das scheint mir der Kern einer Krisendiagnostik zu sein, die ich für saugefährlich halte. Diese Krisendiagnostik muss nämlich ziemlich systematisch eines ausblenden. Ausblenden muss sie, dass, wie ihr alle wisst, wir in den letzten 5-6 Jahren so etwas wie eine gute Konjunktur hatten. In Deutschland und in der Welt. Was ist das Resultat dieser guten Konjunktur? Zwei Beispiele. Der OECD-Bericht, erschienen vor 2 Wochen, sagt, in keinem Land ist die Armut als relatives Moment so stark gewachsen wie in Deutschland. Im Rahmen einer guten Konjunktur und im Rahmen einer guten Weltkonjunktur, nur so als Fakt, die UNO hat vor, glaube ich, 6 Jahren beschlossen, die Zahl der Hungernden auf der Welt zu halbieren. Nun vergeht dieser Zeitraum und leider sind sie um 40% mehr geworden. Das ist schade. Das sind zwei Ereignisse aus einer Zeit der guten Konjunktur. Daraus lässt sich ableiten, was für eine Steigerung von Elend in Deutschland, Obdachlosigkeit und alles, was ihr wollt, in Phasen schlechter Konjunktur oder Krisenhaftigkeit einsetzen wird und in der Welt erst recht, wo es ja alles die Menschen viel härter trifft. Das Absurde ist nun, der deutsche Staat stellt Mittel für die deutsche Industrie- und Finanzwirtschaft zur Verfügung, um in dieser Konkurrenzschlacht zu siegen. Und in diesem Prozess, in dem also wirklich nichts anderes, wenn man moralisch argumentieren möchte, denkbar ist, als diesen Staat als Täter zu definieren, erscheint er auch noch als Wohltäter. Das heißt, kaum gibt es irgendeine Stellungnahme im Handelsblatt oder im Manager-Magazin, ja, wir waren zu neoliberal, jetzt muss der Staat auch wieder. So eine Blödsinnigkeit, also wo es darum geht, den Staat zu privatisieren, und das ist der reale Vorgang und nicht die Wirtschaft zu verstaatlichen, kommt ein Abstraktum zur Geltung, das nicht einmal mehr, ich verlange ja keine Staatskritik, dafür sind die meisten nicht geeignet, nicht einmal mehr den schlichten Reflex aufbringt, gut, Staat oder privat interessiert mich nicht so, mich interessiert eher die Frage, geht es etwas besser für mich? Also, wir haben ja, um ganz kleine Beispiele zu nehmen, die können wir nachher mal hochrechnen. Natürlich haben wir eine große Entstaatlichung in der Ökonomie. Natürlich, also Staatssektor, Staatseinnahme ist Abzug von der Profitmasse. Ist Abzug vom Akkumulationsfonds des Kapitals, und deswegen war es einigermaßen plausibel, dass nach Zeiten des Booms sozusagen Keynesianismus oder Fordismus abgeschafft werden. Aber wenn die Frage nicht mehr gestellt wird, ob der Staat, sollte er denn Sachen, was ich nicht erwarte, wieder in seine Obhut nimmt, diese Einrichtung führen würde wie private Betriebe, oder ob es schon mal gut ist, dass sie staatlich sind, diese Frage wird gar nicht gestellt. Nimm das an dem kleinsten Beispiel. Ein Schwimmbad wird geschlossen in irgendeiner bepinkelten Kleinstadt. Das Schwimmbad, in das Schwimmbad und sein Recht oder sozusagen in die Ambition des öffentlichen Schwimmbads ist so etwas eingegangen wie Staat auch als Formulierer des Klassenkompromisses. Also durfte das Schwimmbad defizitär sein. Also war der Eintritt vergleichsweise billig und die Bademeister, die da rumgelaufen sind, tarifär bezahlt. Nun kommt das zur Entstaatlichung und das Schwimmbad wird privat. Der Eintrittspreis erhöht sich und was für mich persönlich noch viel schrecklicher ist, es wird ein Erlebnisbad daraus. Das heißt, ich muss beim Schwimmen auch noch Musik hören, aber egal. Sozusagen ein neuer Akteur übernimmt das Schwimmbad und verspricht sich profitablen Betrieb. Wenn der Staat jetzt das Schwimmbad zurücknimmt, unter der Maxime, es muss profitabel sein, wie kann sich denn überhaupt ein aufgeklärter, dafür muss man gar nicht links sein, ein aufgeklärter Mensch sagen, boah, jetzt verwirklichen sich aber endlich die Forderungen von Attac. Das tun sie vielleicht, sie waren immer falsch, aber was für ein irrsinniger Vogel. Guckt euch das an bei Wasserwerken, Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr. Beim öffentlichen Nahverkehr durften mal Strecken defizitär sein, die Busfahrer waren tarifär bezahlt. Dann hat die Kommune das ausgegliedert, dann wurden die Busfahrer beschissen bezahlt, aber richtig beschissen, um ein Viertel. Und die besonders schlecht frequentierten Strecken wurden stillgelegt. Ja, welcher Gewinn entsteht jetzt, wenn das der Staat zurücknimmt und die neuen sozusagen privatwirtschaftlichen Bedingungen übernimmt? Das ist doch ganz krass erkennbar im Moment bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist noch in Staatshand, hat aber alle marktwirtschaftlichen Rationalisierungen, Abschaffungen von nicht profitablen Streckennetz und sowas hinter sich, um Börsengang zu ermöglichen. Nun gibt es so ein Hin und Her in der SPD, soll Börsengang oder nicht? Ich kann nur sagen, mir egal. Es ist mir egal, weil die Maxime, dass in diese Bahn nicht mehr auch so etwas wie Staat organisiert Klassenkompromiss, wenn diese Maxime dann nicht mehr drin eingeht, habe ich doch gegenüber der Eigentumsform, dem Eigentumstitel, eine völlige Ignoranz an den Tag zu legen. Das heißt, was ich befürchte ist, und das hat Konsequenzen, die ich jetzt nicht entwickeln will, das hat Konsequenzen, die sehr weitreichend sein können, dass die Fetischisierung von Staat und Verstaatlichung so weit vom Inhalt, von der tristen Frage, wie geht's mir damit, entkleidet und für positiv bestimmt ist, dass ich ehrlich gesagt die Unterschiede zwischen dem Anspruch nach linken Keynesianern und knallhart reaktionär-protektionistischen Nationalökonomen kaum noch zu unterscheiden vermag. Und das ist tatsächlich ein volksgemeinschaftliches Konstrukt der Krisenlösung, das mich ziemlich ängstigt. Vielleicht ein kleines Zitat. In den 70er Jahren endete der lange Nachkriegsboom in Ölkrisen, Stagflation und Währungschaos. Das keynesianische Programm stürzte grandios ab. Es lieferte einfach nicht mehr die adäquaten Antworten auf die dringlichen Fragen der Zeit. Genau das erleben wir heute wieder, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen. Das bisher geltende Paradigma zerschellt gerade an einer grimmen Realität, die es brutalst möglich in Frage stellt. Man kann sich derzeit fragen, müssen wir alle wieder Keynesianer werden? Und wenn ja, heißt das, dass der aktuelle Linksruck die Wiederkehr des Glaubens an den Staat richtig ist? Das war jetzt keine Krisendiagnose von jemandem von Attac, es war ironischerweise von geschäftsführenden Redakteur des Manager-Magazins. Ist die Pointe nicht gerade, dass wenn jetzt von Staatsintervention die Rede ist, es genau nur darum geht, den Systemcrash abzuwenden? Und gibt es da überhaupt Verteilungsspielräume noch? Ja, also zunächst mal bei der keynesianischen Politik ging es natürlich immer schon auch früher darum, Krisen abzumildern oder aus krisenhaften Situationen rauszukommen. Also der Keynesianismus ist ja auch entstanden angesichts der Weltwirtschaftskrise von 1929. Das Problem für Vertreter des Keynesianismus sehe ich allerdings im Moment eher darin, es ist eine ganz systemimmanente Lösungsstrategie, aber die ist gar nicht möglich im Moment. Also der Keynesianismus nationalstaatlich per Wirtschaftspolitik Konjunktur anzukurbeln, bei einer Ökonomie, die international verflochten ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Wer das letzte Mal versucht hat, war François Mitterrand Anfang der 80er Jahre. Er hat ein keynesianisches Nachfrageprogramm gestartet. Davon hat dann der gerade hier zum Kanzler gewählte Kohl profitiert. Nach einem Jahr konnte er sagen, hier die Arbeitslosenzahlen sind zurückgegangen. Es war aber nicht die Konsequenz seiner Politik, sondern dieses französischen Keynesianismus, der sich zu einem guten Teil in Deutschland ausgewirkt hat. Da allerdings Deutschland, die deutsche Politik nicht nachgezogen ist, musste das auch François Mitterrand ziemlich schnell aufstellen. Also ein Keynesianismus würde voraussetzen, dass es sozusagen eine kapitalistische Kooperation geben würde, mindestens auf EU-Ebene. Da geht es eher um die Konkurrenz, um die Stärkung der Position nach der Krise. Also insofern steht, glaube ich, Keynesianismus nicht zur Debatte, sondern eine Rettung der Banken, des kapitalistischen Systems, wo uns die Rechnung noch präsentiert werden wird, wo es also nicht darum geht, Verteilungsspielräume auszuschöpfen, sondern, das kann man sich ja einfach mal an zwei Fingern durchrechnen, dieses Paket 480 Milliarden, das sind 170% des Staatshaushaltes. Also der Staat, der Haushalt, der Bundeshaushalt für das Jahr 2008 sieht Ausgaben vor in Höhe von 283 Milliarden. ist furchtbar viel, keine Milliarde darf es mehr sein. Aber jetzt plötzlich sind 480 Milliarden möglich. Diese 480 Milliarden müssen natürlich finanziert werden. Und von wem werden die finanziert? Von der Masse der Steuerzahler. Also es wird eher wiederum eine Verteilung, eine Veränderung der Verteilung zu Ungunsten derjenigen geben, die jetzt schon wenig haben. Also insofern sehe ich da für großartige keynesianische Umverteilungsprogramme oder Ähnliches überhaupt keine Basis. Aber einen Satz möchte ich da noch zu der internationalen Sphäre dazu noch anfügen. Also es geht darum, die internationale Konkurrenz im Blick zu haben nach der Krise. Und da geht es sozusagen darum, neue Startpositionen zu sichern. Und da verändert sich im Moment enorm etwas, auch durch diese Krise, weswegen ich dann auch sagen würde, das ist nicht eine Krise, eine Konjunkturkrise, sondern da drückt sich wirklich der Übergang zu einem neuen kapitalistischen Modell aus. Auf internationaler Ebene sehen wir einen wirtschaftlichen Niedergang oder zumindest mal eine wirtschaftliche Schwächung der USA. Es kommen gleichzeitig eine Reihe verschiedener neuer Mittelmächte empor. Der Währungsstandard ist nicht mehr so eindeutig, also bislang ist der Dollar die Leitwährung. Der Euro ist zwar bei weitem immer noch Nummer zwei, aber mit immer stärkerem Gewicht. Das wird in Zukunft eine Reihe von Währungsrisiken oder auch Währungskrisen eventuell hervorrufen können. Und das wirtschaftliche Gewicht von diesen aufstrebenden Mittelmächten wird auch immer stärker. Was sich jetzt auch zum Beispiel in der Krise gezeigt hat, China ist mit großen Einlagen bei den amerikanischen Immobilienfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac beteiligt und hat wohl auch Druck auf die US-amerikanische Regierung ausgeübt, die zu verstaatlichen, um ihre eigenen Einlagen zu schützen. Also es gibt jetzt ganz neue, ganz anders gelagerte Konfliktlinien. Die Krise, die wir jetzt erleben, das ist nicht bloß eine national beschränkte, sondern es geht da auch um die Verschiebung internationaler Gewichte und darauf zielt staatliche Politik ab und nicht auf neue, schöne Verteilungen. Im Großen und Ganzen glaube ich an Regulierung nicht. Ich glaube, wenn man so ein 480 Milliarden Euro Paket beschließt, dann geht das ja nicht, dass man das im Moment des Beschlusses mitteilt. Liebe Unterschichten in Deutschland, für dieses Projekt werdet ihr jahrelang bluten. Das macht man nicht in der Politik. Da sagt man, wir retten eure Spareinlagen. Das halte ich für ganz und gar plausibel und sozusagen alltagsdemagogisch, wie das so funktionieren muss. Würde jemand den Leuten einen mutmaßlichen Überblick über das geben, was sozusagen dieses soziale Milieu plus klassische Arbeiterklasse, was wir hier so im Saal haben. Wenn man sich überhaupt mal einlässt auf den Gedanken, dass eine Bedingung, diese 480 Milliarden jetzt aufbringen zu können, das systematische Schröpfen der unteren Schichten der Gesellschaft in den letzten Jahren war. Da sind die staatlichen Ressourcen, die jetzt natürlich sehr riskant und keiner weiß, wie viel davon in Anspruch genommen wird, da sind die her. Und wenn man sich vorstellt, dass wir sind ja alle Kenner der Steuerreform und wissen, wie viel stärker jetzt die unteren Schichten der Gesellschaft steuerlich belastet sind, wie stark frühere Gewerbesteuern abgeschafft oder minimiert wurden, wie der Spitzensteuersatz gesunken ist und sonst was. Und da man diesen, egal welcher Teil das sein wird, diesen Anteil an den 480 Milliarden, die ja auch nochmal aufgestockt werden kann, sowas kann kein Mensch, der auf dem Podium sitzt, seriös prognostizieren. Wie das wieder aus den unteren Schichten der Gesellschaft rausgeholt wird, das wird im allerengsten Sinne zähneklappern. Ich halte die Thesen von Paul Mattick, dass der Keynesianismus nicht nur Kapitalismus rettend ist und man ihm das vorwerfen soll, sondern ein Krisenverschärfer ist, für theoretisch und analytisch richtig. Aber das jetzt, diese Ableitung jetzt hier anzubieten, das geht nicht. Also deswegen will ich das sagen, weil das ja im Moment nicht so wichtig ist, aus dem Grunde, es gibt überhaupt keine klassischen mutigen Links-Keynesianer. Sondern schon, wenn bestimmte sowieso vorhandene Vorhaben umbetitelt werden, zum Beispiel jetzt Investitionsprogramm oder Soforthilfe für die Wirtschaft oder so heißen, dann freuen sich ganz viele nur, weil das Wort vorkommt. Ich kann nochmal sagen, also für mich sind ja die Parteien im Deutschen Bundestag sich extrem ähnlich, das ist ja bekannt. Aber nach klassischen Kriterien hat die linkeste dieser Parteien keinen Keynesianismus vertreten, sondern manchmal so geredet. Also wenn Lafontaine erklärt hat, was ihnen an der amerikanischen Wirtschaftspolitik so gefällt. Das war ja immer so lustig, fand ich. Also finde ich jetzt immer noch super witzig, aber es gibt so viele Witze, über die lache ich ganz allein. Lafontaine lobt Greenspan, das finde ich gut. Also finde ich genauso gut wie die Dämonisierung Greenspans. Also wir sind doch Zeuge davon, dass es das alles nicht gibt. Also es wäre doch ein wunderschönes Abfallprodukt, wenn wenigstens eine Mehrheit der Menschen ab jetzt sagt, Experten gibt es nicht. Also wenn wenigstens so eine Mehrheit sagt, Journalisten können beurteilen, ob Beckstein sich hält. Das können die. Oder ob der Verkehrsminister gehen muss oder bleibt. Aber von ökonomischen Prozessen sind sie unbeleckt. Deswegen ist es ja auch völlig plausibel, wenn jetzt bei dieser Nachfolgerin von Frau Christiansen der evangelische Bischof sitzt. Der weiß gar nicht, was da los ist, aber er hat wenigstens ein paar moralische Postulate. So gegen Gier und für den ehrbaren Kaufmann und was in der Denkschrift der EKG so steht zum Thema Wirtschaft. Und der ist nicht schlechter als der Wirtschaftsteil der FAZ. Nein, das stimmt. Also, das ist keine polemische Redewendung von mir. Sondern die wissen es nicht, sie haben einen können. Wenn etwas ruiniert ist oder bankrott gegangen ist, müssen Fehler gemacht worden sein. Das wissen Sie. Aber das kann ich auch. Also, Sie wissen, wenn etwas den Bach runtergeht, muss es sich um Nieten in Nadelstreifen handeln. Ob Sie den 2 Jahre davor zum Deutschlands Manager des Jahres gekürt haben oder so, das ist egal. Dass es ein System gibt, das ist ja der Kapitalismus, wo selbst wenn alle fehlerfrei agieren, Ruin etwas Unverhinderbares ist, will in die Birne der Menschen nicht rein. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn kein Bundesliga-Manager, kein Trainer und kein Spieler einen Fehler macht, steigen trotzdem 3 ab. Also sozusagen, dass der Wirtschaftsjournalist immer abwarten muss, sagen wir mal jetzt vor einigen Jahren, welche Werften schließen müssen, um dann zu der Diagnose zu kommen, da waren gar keine weitsichtigen Visionäre am Werk, sondern Versager. Das ist der Kern dieses ganzen Berufszweiges, weswegen ich die These, die ich hier in Berlin mal vertreten habe, unbedingt zurücknehmen muss. Ich habe mal gesagt, es gibt nichts Unnützeres auf der Welt als Parteienforscher. Das ist falsch, es ist der Wirtschaftsjournalist. Warum kann es den Keynesianismus nicht geben? Wenigstens eine winzige theoretische Ableitung. Wenn auf dem Weltmarkt, jetzt kommt viel wenn, um ein reines hypothetisches Bild zu haben, gleich produktive nationale Ökonomien konkurrieren. Also ungefähr gleiche moderne Produktionsanlagen, gleiche Maschinenlaufzeiten, gleicher Proporz von konstanten und variablen Kapital, ungefähr gleicher Zugang zu den strategischen Rohstoffen, gleiche Qualität und Leistungsbereitschaft der Arbeitskräfte, gleiche Infrastruktur vom starken Staat zur Verfügung gestellt, gleiche Zurichtung des Wissenschaftsbetriebs für die Anforderungen der Wirtschaft, gleiche Verschmähung des arbeitenden Potenzials für Streik und Krankspielen. Also wenn gleichproduktive nationale Ökonomien, die sich ungefähr durch eine Gleichheit in diesen Positionen auszeichnen, konkurrieren, in der Frage, wer schafft welchen Reichtum auf sein eigenes Territorium, durch Exportüberschuss, Platz des Weltgeldes zu sein und so weiter, dann entscheidet über Sieg und Niederlage A, die Senkung der Alimentierung der Nichtproduktiven, weil diese Transfers dem Akkumulationsfonds des Kapitals, Klammer auf, oder der Erhöhung militärischer Schlagkraft des Staates zugeführt werden könnten, also politökonomisch gesprochen verplempert werden. B, die Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit, also die Löhne und Gehälter. Zwischen diesen beiden Faktoren besteht ein Zusammenhang und der heißt Abstandsgebot. Also der bewirkt, dass die Bereitschaft wächst für Hunger oder jedenfalls sehr niedrige Löhne zu arbeiten, wenn es den alimentierten Arbeitslosen noch dreckiger geht. Wenn das der Kern des ökonomischen Geschehens ist, und damit leugne ich überhaupt nicht Spielräume, Milderung durch Klassenkampf, soziale Kompromisse oder so. Aber wenn das die Struktur ist, dann verliert, da einige Staaten, die großen, ungefähr gleiche Produktivitäten aufweisen, etwas heben sich die verschiedenen Faktoren gegeneinander ja auch auf. Dann verliert in der Weltmarktkonkurrenz, wer seine Untertanen nicht beutelt. Dieser Vorgang ist nicht geprägt nur von bösen Willen oder neoliberalen Haifischen, sondern das ist sozusagen eine objektive ökonomische Gesetzmäßigkeit. Das ist der Hintergrund der Notwendigkeit der Verarmung oder Verelendung, wie man sie jetzt durchdeklarieren könnte, in der Steuerpolitik, bei den Renten, also die allgemeine Mitteilung, wer nicht irgendwas Zusätzliches macht, wird im Alter bitter arm sein, oder die Senkung der Rente durch Rente ab 67, die Veränderung im Gesundheitswesen, die Steigerung der schon immer vorhandenen Zweiklassenmedizin, die Zuzahlungsmodalitäten und die Debatten, ab welchem Alter welcher medizinische Eingriff sich nicht mehr lohnt, die Kostensenkung bei der industriellen Reservearmee, Hartz IV, 1-Euro-Jobs und so weiter. Diese Gesetzmäßigkeit ist eben reformistisch nicht außer Kraft setzbar. Das heißt, Sie ist durch Klassenkämpfe milderbar, aber sie ist nicht außer Kraft setzbar. Das heißt, jeder, zum Beispiel ich, der redlich gefragt wird, ja, was würde denn nun passieren, wenn deine Vorschläge in Deutschland angenommen würden? Also diese schöne Frage, was ist denn nun, wenn du der Staat bist? Kann ich nur beantworten damit, dann wäre Deutschland ein richtiger Weltmarktverlierer. Das wäre mir die Sache allerdings wert. Also zunächst mal zu der Frage, wie gut oder schlecht steht da die deutsche Wirtschaft international da? Da ist dieses Reallohn-Argument ja eigentlich nur ein Teil der ganzen Situation. Es sind ja nicht einfach nur die Reallöhne etwas gesunken, sondern der Anteil der Löhne an der Wertschöpfung, der hat gewaltig abgenommen. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt Kapitalakkumulation betrachtet, ist das das Entscheidende, weil die Reallöhne, die können ja steigen, wenn die Produktivität in der Wirtschaft stark steigt, dann können die Reallöhne steigen und trotzdem nimmt der Lohnanteil an der Wertschöpfung ab. Das heißt, auch bei steigenden Reallöhnen kann das Kapital durchaus mehr Profite machen. Deswegen ist der Blick auf die Reallöhne eigentlich verkürzt. Wenn wir auf den Anteil an der Wertschöpfung gucken, dann sieht die Sache noch viel dramatischer aus. Also ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, aber so über den Daumen gepeilt, in den letzten 10, 15 Jahren, Lohnquote nimmt ab von ungefähr ein bisschen über 70% auf ein bisschen über 60%. Das heißt, es findet eine gewaltige Umverteilung der geschöpften Werte statt. Das hat im Übrigen auch stattgefunden im Fordismus. Der Fordismus ist da kein Gegenbeispiel. Da sind die Reallöhne gestiegen. Aufgrund der hohen Produktivität sind die Profite aber noch weit mehr gestiegen als die Reallöhne. Also da hat auch der Anteil am gesellschaftlichen Wert, am gesellschaftlichen Wertprodukt abgenommen. Diese ganzen Prozesse, also dass die Reallöhne so wenig steigen und, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dass das Ganze auch noch flankiert wird durch eine Steuerpolitik, die auf Umverteilung von unten nach oben zieht. Diese ganzen Prozesse wurden einerseits akzeptiert von allen politischen Parteien, also neoliberale Grundüberlegungen, die sind bis weit in die SPD, in die Grünen hinein verbreitet gewesen. Oder sind sie auch, glaube ich, jetzt noch, bloß sie werden halt nicht so laut. Und auch bei der PDS oder bei der Linkspartei hat man sich ja gern diesem Diktat, man will realistische, machbare, finanzierbare Vorschläge nur vorstellen, unterworfen und hat sich damit auf diese neoliberale Logik eingelassen. Aber das war nicht das Einzige. Also der Neoliberalismus ist, wenn wir Deutschland betrachten, nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist dieses Eingehen, dieses sich selber verpflichten auf die Interessen des nationalen Kapitals. Also dass das deutsche Kapital oder das jeweilige Kapital, bei dem man halt beschäftigt ist, dass das in der Konkurrenz gut dastehen soll, das ist eigentlich unbestritten, bis in weite Teile der Gewerkschaften hinein. Gucken wir uns gerade jetzt an, was augenblicklich passiert. Kurz bevor diese Finanzmarktkrise so noch den letzten Drive gekriegt hat, stellt die IG Metall eine Lohnforderung auf von 8%. Hoppla, denkt man da, zumindest mal im Vergleich zu dem, was die vorher machen. Die 8%, die reißen noch nicht viel raus. Das ist auch klar, aber im Vergleich zu dem Ganzen, was da die Jahre vorher gefordert worden ist, waren diese 8% schon enorm. Jetzt bricht nicht erst aus, sie kommt zu einem gewissen neuen Höhepunkt, diese Finanzmarktkrise. Die Unternehmen stellen sich hin, sagen, ist ja völlig illusionär. Was ist die Reaktion? Es steht zwar diese Zahl da, aber es wird sehr schnell in geradezu vorauseilendem Gehorsam, also noch bevor jetzt versucht worden ist, durch Kämpfe was durchzusetzen und man vielleicht feststellt, man hat nicht die Kraft, das kann ja passieren, aber bevor das überhaupt passiert, wird bereits in vorauseilendem Gehorsam akzeptiert, das Kapital ist in einer Notlage, wir müssen ihm entgegenkommen. Und diese beiden Faktoren zusammen, also einerseits die Akzeptanz dieses neoliberalen Denkens, alles an den Markt auszurichten, auf der anderen Seite zu akzeptieren, das nationale Kapital muss in der Konkurrenz gut dastehen. Das hat genau zu den Entwicklungen geführt, also die Wohlstandsgewinne in Anführungszeichen in Deutschland für die breite Bevölkerung blieben marginal. Aber was ist Deutschland? Seit Jahren Exportweltmeister, also in der internationalen Konkurrenz steht es hervorragend da, steht die deutsche Wirtschaft hervorragend da und es ist gelungen, diesen Konkurrenzerfolg als mindestens so gut zu verkaufen, als wäre jetzt Deutschland Fußballweltmeister, weil diese beiden Weltmeisterschaften, die zählen in Deutschland etwas. Nur die Frage ist so ein Konsens, ist der für ein für alle Mal festgeschrieben? Dieses neoliberale Marktdenken, das bricht jetzt zu großen Teilen auf. Die Frage ist, gelingt es uns in so einer Krise, nicht jetzt auf den Staat als den nationalen Retter zu setzen und, was ich vorhin sagte, also jetzt für die bessere Wirtschaftspolitik zu kämpfen, wo es da noch ein bisschen hier und da an Stellschrauben zu drehen gilt. Das ist zu einem bestimmten Maße ist das sicher unvermeidlich und auch nützlich. Aber das darf um Himmels Willen nicht die Hauptaktivität oder das Hauptziel sein, sondern das, worauf es einer Linken ankommen sollte, ist den Kapitalismus zu delegitimieren, den Kapitalismus im Allgemeinen. Und das heißt aber auch, dass das Wohl zu sehen, das eigene Wohl damit zu verbinden, dass es jetzt dem nationalen Kapital gut gehen soll. Nein. Unser Wohl ist etwas anderes als das Wohl des Kapitals. Und das macht nicht, also das hängt jetzt auch nicht daran, dass dieses Kapital national ist. Das Wohl der breiten Bevölkerungsmehrheit ist etwas anderes als das Wohl von Kapital oder das Wohl auf irgendeinem internationalen, einer internationalen Ebene der Konkurrenz. Das ist verdammt schwer, in so einer Richtung zu intervenieren. Aber das, glaube ich, steht an. Den Kapitalismus lediglich an Symptomen, die mit ihm verbunden sind, zu kritisieren, wie Krise, Krieg und so weiter, greift zu kurz. Der Kapitalismus ist bereits bei seinem normalen Funktionieren zu kritisieren. Das ist vollkommen richtig. Nur die Situation, wo Menschen für so eine Kritik aufnahmebereiter sind, die ändert sich. Und da, glaube ich, kommen wir jetzt in eine Situation, wo es durchaus eine etwas größere Bereitschaft gibt, bisherige Gewissheiten in Frage zu stellen. Da folgt noch nicht die Revolution draus, um Himmels Willen. Also ich will hier jetzt auch nicht in falschem Optimismus machen. Aber wenn wir es nicht schaffen, in einer Situation, wo ein bisschen was aufbricht, zu intervenieren und mehr zumindest mal zur Diskussion zu stellen, in ein breiteres Bewusstsein zu bringen als eine bessere Wirtschaftspolitik, wenn nicht dann, ja wann überhaupt, auf was wollen wir denn dann noch warten? Ich habe das Marcuse-Buch, der eindimensionale Mensch, gelobt, weil mich an dem Buch so fasziniert, dass es tatsächlich ökonomisch fehlerhaft ist und eine der brillantesten Kritiken entlang der Frage, was macht der kapitalistische Normalbetrieb aus den Menschen? wie ist der zerstört. Also ich muss mir ja nur mal die Fantasie machen, um diese Romantisierung des regulierten Kapitalismus auszutreiben. Wir haben ja als junge Kommunisten in den 70er Jahren diese Betriebsarbeit gemacht, ich 6 Jahre. Europas größte Kupferhütte, norddeutsche Raffinerie. Wenn ich mir nur vorstelle, ich wäre da heute noch. In total regulierten, also ich meine jetzt nicht als Leiharbeiter oder sozusagen schwer abgestuft zwischendurch, sondern weil ich nun hoch in der 50 bin, hätte ich vielleicht auch schon ein bisschen beaufsichtigende Position. Aber überhaupt sich reinzutun, was bedeutet das in diesen damals regulierten Verhältnissen fortzuexistieren und sein Leben, und das heißt wirklich das ganze Leben, auch wenn es scheinbar nur 8 Stunden am Tag sind, in so einer Kupferhütte zu verbringen. Es ist aus meiner Sicht, außer ich wäre sowas Komisches geworden wie freigestellter Betriebsrat oder so, also Arbeiterintellektueller, es ist völlig undenkbar, würde ich sagen, dass ich sowas Ähnliches wäre, wie ich jetzt bin. Das ist so etwas den Menschen überwältigendes, so etwas, was Marcuse die Hölle nennt. Und das gilt natürlich genauso für die kaufmännischen Abteilungen und Sekretärinnen. Also es muss auch nicht sozusagen im klassisch Taylorschen Sinne Anhängsel der Maschine oder Bestandteil eines Fließbandablaufes sein. Sondern überhaupt diesem ausgesetzt zu sein, zu funktionieren, dem Tempo gewachsen zu sein. Das macht doch all diese Debatten, die jetzt pseudoprogressiv daherkommen, so furchtbar. Also es macht sowohl den Rückblick so furchtbar, als auch solche Worte wie, ich bin für das Leistungsprinzip, aber die Manager bringen ja gar nicht so viel Leistung. Ich bin gegen das Leistungsprinzip. Auf Teufel komm raus. Also das nochmal auf die Arbeitswelt angewendet, bedeutet immer, ich finde den Akkordlohn besser als den Stundenlohn. Das ist die Konsequenz des Gedankens. Ich will die Ungleichen mit aller Gewalt gleich machen. Einer jung oder alt, dick, austrainiert oder kurzatmig ist, ich will ihn messen. Das ist das Leistungsprinzip. Das ist die größte Entfernung von jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Das ist die größte Entfernung überhaupt. Das wird nur vorgebracht als irgendetwas Kritisches. Der verdient so viel, das ist ja gar nicht Leistungsprinzip. Das ungefähr zeigt sozusagen die Dimension meine Skepsis ist deswegen so groß, weil ich befürchte, dass das, was manifester wird in Zukunft, also sozusagen die Botschaft, nun freut euch doch wenigstens an dem Sieg eurer Nation, denn dieser Sieg macht euer Elend ja graduell geringfügiger als das der Besiegten. So ein ganz klassischer Satz, so in den vielen Analysen, der zutrifft. Die Staaten, es geht jetzt um diejenigen, die großen Verluste haben, die ich da aufgezählt habe, Ungarn, Ukraine, Bulgarien, Baltische. Die Staaten wurden teilweise Opfer der Rettungsmaßnahmen der Industrieländer. Deren Banken sind jetzt geschützt. Darum flieht das Kapital von den ungeschützten Banken, ganz unabhängig davon, wie solide sie sind. Davon könnte ich jetzt 30, 40 Sachen mit derselben Stoßrichtung. Vorfreude auf amerikanische Niederlagen. Mal so dieses hämische, oh, die Türkei ist in den Arsch gekniffen. 60% des Auslandskapitals schon abgezogen. Aha, was haben wir gelacht? Wer nicht spürt, dass diese Meldung beim heutigen Bewusstsein dazu führen wird, dass der Regierung gedankt wird und sich davon nicht fürchtet. Wer diese Furcht von mir nicht hält, ist von mir ziemlich weit entfernt. Denn mir scheint eine Sache, ich sage eine Trivialität. Natürlich wird die sich anbahnende Krise dazu führen, dass einige Staaten, die heute bürgerlich-demokratisch verfasst sind, eine diktatorische Regierung bekommen werden. Also eine der komischen, also putzigen Sachen war ja jetzt so, EU-Verfassung haben Linke immer eingewendet, da können wir nicht zustimmen, da ist Militarismus drin. Auch da mache ich auch mal eine Prognose heute Abend. Selbstverständlich wird es absehbar EU-Staaten geben, die alle Postulate der bürgerlichen Demokratie, die da in diesen Verfassungsentwürfen brechen. Ob das eine Militär- oder eine Präsidialdiktatur sein wird, ob das ein durchgeknallter ungarischer Antisemit sein wird, der sich an die Staatsspitze stellt, oder ein bulgarischer königstreuer Despot, das entzieht sich meinen prognostischen Fähigkeiten. Aber es ist überhaupt nichts Gewagtes zu sagen, selbstverständlich wird es auch Sehnsüchte geben nach starken Staat und starken Mann, der bei extremer Zuspitzung krisenhafter Symptome nach dem gerufen werden wird. Es gibt, und das in Deutschland ganz besonders, die Rufe nach dem Staat etwas auch Gefährliches ist und nicht nur die Frage übersieht, wie qualitativ werden denn seine Einrichtungen, also sein Schwimmbad nach Profitkriterien zu behandeln. Das scheint mir allerdings evident. Ich glaube, dass an diesem schönen englischen Sprichwort viel Wahrheit ist. Das lautet, wenn ein Engländer arbeitslos wird, geht er angeln, wenn ein Deutscher arbeitslos wird, geht er zu den Nazis. Die Krisenbewältigung in Deutschland war ja nicht immer wirklich überzeugend. 1873 nach dem Crash sind die antisemitischen Parteien entstanden. Der Erste Weltkrieg war auch eine Art Krisenlösung, man weiß, wer ihn begonnen hat. Und von 29 fortfolgende wurde bislang immer nur vom New Deal geredet, ne? Aber hierzulande ist ja auch einiges passiert. Wenn man jetzt sozusagen einerseits Überlegungen angestellt haben, wie können wir den Kapitalismus delegitimieren, was für Dinge stehen da den Linken möglicherweise offen, was muss man denn andererseits sozusagen als Worst-Case-Szenario betrachten, ne? Insbesondere die Rolle des fetischisierten Staates, ne? Und die Externalisierung der Krise nach in die USA oder noch schlimmer gleich zu den Juden, ne? Ist ja schon ein gebräuchliches Muster. In der vergangenen Woche ist es irgendwie passiert, dass ein Gedicht, ne, was Tucholsky zugeschrieben wurde, ne, in dem von der Spekulantenbrut die Rede war, ne? Das wurde auf diversen linken Webpages gepostet und ist auf einem linksgewerkschaftlichen Flugblatt gelandet, bis sich herausgestellt hat, es stammt von einem Typen aus Österreich, der der FPÖ nahesteht. Auf was müssen wir uns da vorbereiten und wie können wir auch da intervenieren? Also zunächst mal zu dem Ökonomischen. Ich sehe da nicht die große Apokalypse, wie das manche sehen. Es wird sicher im nächsten Jahr eine Rezession geben, es wird Wachstumseinbrüche geben, die Arbeitslosenzahlen werden steigen, aber den großen Zusammenbruch, den da jetzt einige prognostizieren, der, glaube ich, wird ausbleiben. Es wird sich auf internationaler Ebene viel ändern, also die ökonomischen, politischen Kräfteverhältnisse, die werden sich verändern und es wird eine Art neuer Regulationsmechanismus entstehen, aber es wird jetzt nicht, wie das da zum Teil genannt worden ist, die Kernschmelze oder Ähnliches des Kapitals nun stattfinden. Zweitens, der befürchtete Rechtsruck. Also da glaube ich, es ist auch nicht so einfach jetzt die Arbeitslosen in Deutschland, die wählen alle die Nazis. Also das weiß man ja auch aus dem Ende der Weimarer Republik. Die Nazis und auch heute bei neonazistischen Parteien, die werden vor allem von denen unterstützt, die noch nicht ganz unten in der sozialen Leiter stehen, sondern die es befürchten. Also diejenigen, die Angst haben, etwas zu verlieren, die sorgen, die suchen dann nach dem starken Mann oder dem starken Staat, der sie rettet. Und diese Gefahr besteht durchaus. Im Moment kann ich jetzt noch nicht so die wahnsinnigen Anzeichen erkennen, dass das massenhaft passiert in Deutschland, aber man kann das sicher nicht ausschließen. Die Gefahr besteht. Und dieser Gefahr kann man allerdings nur entgegentreten, glaube ich, indem man selber offensiv wird. Und da ist es dann auch nicht die Frage jetzt, wie optimistisch ist man oder wie nicht optimistisch. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute man jetzt von einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik überzeugen kann. Aber wenn man dieser Rechtsentwicklung, dieser Befürchteten etwas entgegensetzen will, dann nur, indem man offensiv wird. Die zweite Gefahr außer dieser Rechtsentwicklung, wurde hier auch schon so zum Teil angesprochen, ist die Gefahr auf der Linken, wobei ich jetzt Linke mal sehr weit definiere, dass diese Linke, die in Deutschland traditionell sowieso schon staatsfixiert ist, dass die noch staatsfixierter ist und sich freut, wenn dann von Verstaatlichung die Rede ist. Okay, bei einem staatlichen Betrieb gibt es dann die theoretische Möglichkeit, über das Parlament Einfluss zu ergreifen. Aber gucken wir uns die Bahn an. Da wurde das ja nicht gemacht, sondern genau das Gegenteil. Also Verstaatlichung als solches ist nicht automatisch positiv, sondern eher gesellschaftliche Kontrolle zu haben. Gesellschaftliche Kontrolle jenseits von Staat, jenseits von Parlament. Also dass meinetwegen die Gemeinde selber, also es wurde ja vorhin über das Schwimmbad, was da zugemacht wird, dass die Gemeinde selber mit ihren Bürgern darüber entscheidet, was passiert mit dem Schwimmbad. Will man wirklich so ein profitbringendes Erlebnisbad da draus machen oder stellen wir uns was anderes drunter vor? Dass das also nicht die Sache ist jetzt von ein paar einzelnen Gemeindevertretern, sondern dass das zu einer wirklich öffentlichen Angelegenheit wird. Dann wäre es etwas Fortschrittliches. Und darum glaube ich, das wäre neben diesem der befürchteten Rechtsentwicklung entgegenzutreten, wäre das andere Ziel für eine Linke, die nicht staatszentriert, staatsfixiert ist, sondern für eine Linke, die gesellschaftsorientiert ist, die innerhalb der Gesellschaft für Veränderungen sorgen will, für mehr Zugriffsmöglichkeiten, um Kapitalismus wirklich loszuwerden, also um dann wirklich die Systemfrage zu stellen und sich nicht damit zu bescheiden, hier oder da eine kleine Verbesserung zu erreichen. Weder Wettlauf in Pessimismus noch Wettlauf in Realismus. Bringen viel. Das, wenn man so alt ist wie ich, also dann kriegt man aus den Kleidern nicht mehr, dass man nichts glaubt. So, das ist so. Da muss man nur in Hamburg rund um die Hafenstraße rumgelaufen sein. Und jetzt ist da schöner Wohnen. Also, da könnt ihr mir ruhig einreden, du bist unangemessen depressiv oder so. Ja, das macht nichts. Wie sollen wir darüber diskutieren? Ich will wenigstens nochmal begründen, ohne kämpferisch zu sein in dem Punkt oder rechthaberisch oder sowas, was ich gemeint habe. Ja. Ihr habt bestimmt, oder viele von euch haben vor einem knappen Jahr diese spektakuläre Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung über Gesinnung in Deutschland gelesen. Und das ist ja eine Befragung gewesen, die auf jede Subtilität verzichtet, also gar nicht so gearbeitet hat wie sagen wir, Adornos Erforschung des autoritären Charakters, sondern man hat sich den Leuten gegenübergestellt, das Mikro aufgemacht und eigentlich auch gesagt, wir ermitteln, wie rechtes Gedankengut in Deutschland so verbreitet ist. Also es war nicht subtil verschleiert. Die Forscher sagen deswegen, man muss, um die Zustimmung zu erkennen, drei Antworten in eins setzen. Stimme voll und ganz zu, stimme überwiegend zu und stimme teils zu. Ist nicht meine Idee, sagen die Forscher. Und jetzt mache ich die signifikanten Ergebnisse und versucht mitzudenken, was ich meinte vorhin mit Stolz auf nationaler Formierung. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, 68,8% der Deutschen. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet, 67,6%. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken, 64,2%. Wir sollten endlich wieder den Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, 70,8%. Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland, 62,4%. Wenn, ich betone nochmal, ich möchte nicht recht haben, wenn nun diese Friedrich-Ebert-Stiftung aufschlüsselt, welche Parteimitglieder und Parteiwähler stimmen diesen fünf Thesen, das sind ja die klassischen Mischthesen zwischen Standortchauvinismus und Rassismus, zu, ergibt sich folgendes Bild. Am höchsten ist die Zustimmung zu diesen fünf Sachen bei Wählern und Mitgliedern von NPD, DVU und Republikanern. Am zweithöchsten bei Nichtwählern. Am dritthöchsten bei Mitgliedern und Wählern der Linkspartei. Am vierthöchsten bei Mitgliedern und Wählern der CDU. Am fünfthöchsten bei Mitgliedern der SPD. Am zweitgeringsten bei Mitgliedern und Wählern der FDP und am geringsten bei Wählern und Mitgliedern der Grünen. Also, wenn in diesen fünf Fragen diejenigen, die als die Freunde von Verstaatlichung oder Keynesianismus zu Recht oder zu Unrecht angesehen werden in der Gesellschaft, in diesen fünf Fragen sozusagen aus unserer Sicht negative Antworten als Wähler und Mitglieder von Grünen, CDU, SPD und FDP. Da muss man, glaube ich, zunächst mal, ohne dass ich recht haben möchte, sagen, es gibt so einen ganz manifesten proletarischen Nationalismus und Rassismus in Deutschland. Es gibt den. Und wenn es gelingt, sozusagen die Krise, die Menschen erschöpfen wird, ideologisch zu transformieren, zu der Freude daran, dass wir ab jetzt dem Ausland und den Ausländern härter gegenübertreten. Wenn also sozusagen die Krise dazu führt, dass Lafontaines Inhalt und nicht nur Rhetorik zu den Fremdarbeitern oder seine Zustimmung zu den Auffanglagern in Libyen wächst, gibt es jedenfalls eine ganz furchtbare Melange zwischen Hass auf Manager und so etwas und ebenso harter Bekämpfung derer, die nun tatsächlich mehr noch als die hiesigen Subalternen Opfer der krisenhaften Entwicklung sein wird, die ich auch so reduzieren würde oder einhegen würde, wie du das getan hast. Das ist der Hintergrund. Und dann einfach vier Zitate aus der Süddeutschen Zeitung über Alan Greenspan. Ist er der Teufel persönlich? 82 Jahre alt und in New York geboren. Es besteht kein Zweifel, dass Alan Greenspan die globale Finanzkrise auf dem Gewissen hat. Auch die unseriösen Kreditvergaben und massenhaften Pleiten soll er gefördert haben. Greenspan, der ewige Optimist, hat die Krise erfunden. Also alleine eine Forschungsarbeit, das sind Zufallsfunde mit Schere und Prittstift. Eine Forschungsarbeit, die einfach nur erforschen würde, wie oft in den letzten, sagen wir, 8 Wochen das Wort Greenspan mit dem Wort ewig verbunden wurde, lässt einen schaudern. Das ist zumindest die herrschende, die normale Form von Demokratie. Das Volk darf entscheiden, von wem es regiert wird, aber nach welchen Kriterien regiert wird oder sozusagen das Regieren überhaupt heißt, seinen Willen durchsetzen, das wird nicht in Frage gestellt. Auch nicht in irgendwelchen tollen idealdemokratischen Konzepten. Also insofern ist es nicht die Frage, also für mich jedenfalls, Demokratie wörtlich übersetzt, Demos Kratos, Herrschaft des Volkes, sondern die Frage wäre für mich, wie wird man Herrschaft überhaupt los? Also ich will auch die Herrschaft des Volkes loswerden. Ich bin ein ganz strikter Gegner überhaupt des Auspackens von Utopien. Ich glaube, ich las jetzt mehrfach, dass wieder Marx gelesen werde. Die Leute tun es aus falschen Motiven, glaubt mir. Die denken, da steht, wie man es richtig macht. Also die ökonomischen Schriften von Marx sind Kritik der politischen Ökonomie. Und wenn jetzt einer aus Versehen das Buch kauft oder die 3 Bände kauft und denkt, oh, da muss ich jetzt mal aber rauskriegen, wie man die Finanzkrise bewältigt, was sind da Karl-Marx-Vorschläge, dann kommt da was ganz Schreckliches bei raus, denn so hat leider, ich glaube, eine Mehrheit derer, die subjektiv Marxisten waren, von sozialistischen Studiengruppen bis Wolfgang Fritz Haug Marx gelesen, also ganz und gar falsch. Ganz und gar nach dem Motto, hier finde ich, wie man es richtig macht. Das ist Blödsinn. Aber das Gefährliche an der Utopie ist tatsächlich, also neben dem, was ich gesagt habe, dass man damit dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen entgegenkommt oder seinem eigenen. Also diese berühmten an der Wandtafel malen, wie unterscheidet sich der Rätekommunismus vom Parteikommunismus und warum ist was besser, hat nur verheerenden Schaden angerichtet. Die Utopie kann sich nur entwickeln aus den negatorischen Kämpfen, aus nichts anderem. Also man muss wissen, wogegen man ist, dann ergibt sich schon, wofür man aus Versehen ist. Das ist eine ganz wichtige Maxime, weil diese Sehnsucht, also kaum mache ich eine halbwegs früher wilde Demonstration gegen ein Atomkraftwerk mit, bin ich umzingelt von Leuten, die von mir verlangen, ich müsse jetzt aber auch ein alternatives Energiekonzept bieten. Furchtbar. Plötzlich kennst du die wirbelschichtbefeuerten Heizkraftwerke. Boah. Das ist das Elend der Politik, während die frische Luft der Straße spielt sich in der Negation ab. Ein wunderschönes Schlusswort von Thomas Ebermann. Weitere Diskutanten in der Runde waren Michael Heinrich und Franziska Drosel. Durch die Diskussion führte Bernd Bayer. Auf Wiederhören.